ты моя невеста, ты моя принцесса, ты моя принцесса, да-да, я-я-я. Но в моем сердце нету места. Ты моя любимая, ты моя принцесса, ты моя красавица, ты моя невеста. Я люблю тебя честно, но в моем сердце нету места для тебя. Ты моя любимая, ты моя принцесса, ты моя красавица, ты моя невеста. Я люблю тебя честно, но в моем сердце нету места. Baby, du bist der Konzo, du bist heiß, heiß wie Marilyn Monroe. Dein Vater hat ein Bett-Büro, ich wette deine Liebe ist so schlecht wie deine Bangkok-Low. Sie sagt, scheiß auf uns, dann lass uns was passieren. Sie sagt, sie hätte Angst, dich zu verlieren. Sie sagt, ihr geht nicht um Fame, doch ich kann nicht kapieren. Warum fragst du mich denn nach dem Text, kannst du mich mal markieren? Scheiß mal auf dein Beauty-Dreck. Sie sagt, das ist unter meinem Güte-Speck. Ja, sie sagt, ich bin perfekt. Was mein Herr, da kann doch nicht mein Gucci-Cack. Und bevor du dich verliebst, sind wir beide in Paris. Ja, wir fliegen nach Paris. Doch ich sag nur eine Nacht, bevor du dich in mich verliebst. Ты моя любимая, ты моя принцесса, ты моя красавица, ты моя невеста. Я люблю тебя честно, но в моем сердце нету места для тебя. Ты моя любимая, ты моя принцесса, ты моя красавица, ты моя невеста. Я люблю тебя честно, но в моем сердце нету места. Baby, du bist heiß, aber kein Geschnee. Du sagst alles für deinen Preis, baby, nee, nee, nee. Meine Jacke lascht und weiß in den Ende. Ihr seid alle gleich, alle, nee, nee, nee. Falsche Lücken, falsche Brüste, falsche Rumpen. Du bist weg, dein Schatz ist sogar ein Sünder. Du bist heirat und Kinder. Wozu hast du ein Sex, wo Tinder? Du bist teuer, Essen, Creme Brulee und Panacotta. Dazu ein Espresso Mokka. Du fühlst dich cool mit deinem Louis Koffer. Du bist eine richtige Hurentochter. Und bevor du dich verliebst, sind wir beide in Paris. Doch ich sag nur eine Nacht, bevor du dich in mich verliebst. Ich bin meine Liebhaber, ich bin meine Schwester, ich bin meine Schwester, ich bin meine Schwester. Я люблю тебя честно, но в моем сердце нету места для тебя. Ты моя любимая, ты моя принцесса, ты моя красавица, ты моя невеста. Я люблю тебя честно, но в моем сердце нету места для тебя. Нету места для тебя. Нету места для тебя. Нету места для тебя. Баба.